Dann kam ein kleiner Rückschlag. Höcke stimmte zwar zu, den Flügel aufzulösen, auch musste er zusehen, wie die AfD seinen engsten Vertrauten Andreas Kalbitz hinauswarf. Doch er hielt durch und die Geduld zahlte sich aus. Nachdem auch Jörg Meuthen die AfD verlassen hatte, wurde Höcke zu dem Mann, der personell und inhaltlich die Partei bestimmt. Sollte die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen am 1. September 2024 über 30% kommen, so wäre vielleicht eine Regierungsbeteiligung noch nicht möglich, aber die AfD könnte ihren Einfluss im Landtag nutzen, um destruktiv wichtige Besetzungen, wie zum Beispiel von Richtern, zu verhindern. Höcke, der als Faschist bezeichnet werden darf, träumt von der Macht. Die Entgrenzung dieses gymnasialen Geschichtslehrers in der AfD wird in diesem Hörbuch später noch weiter beschrieben. Die junge Alternative und die Burschenschaften. Die junge Alternative wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem bezeichnet. Für ihre Mitglieder gibt es kaum noch eine Grenze des Sagbaren. Neben Kubitschek und Höcke sind es vor allem die Burschenschaften und die junge Alternative, die den rechtsextremen Kurs der AfD maßgeblich beeinflussen. Auch wenn in der AfD die rechtsextremen Positionen der Mitglieder der jungen Alternative bei einigen auf Unverständnis stoßen, so sind sie doch so gut organisiert, dass auf den Parteitagen kaum eine Mehrheit ohne sie zu erlangen ist. Ihr Machtanspruch soll selbst Höcke missfallen, wie Quellen aus der AfD raunen. Von langer Hand geplant, schafft es die junge Alternative, unter der es viele Burschenschaftler gibt, auf den Parteitagen entweder ihre Leute auf aussichtsreiche Plätze zu drücken oder von den Kandidaten das Versprechen zu erhalten, nach dem erfolgreichen Einzug in die jeweiligen Parlamente aus der jungen Alternative Mitarbeiter zu rekrutieren. Für das Versprechen bekommen dann die jeweiligen Kandidaten die Stimmen der jungen Alternative und der Burschenschaftler. Viele JA-Mitglieder sympathisieren mit den Ideen der identitären Bewegung. Gleichwohl gehen deren rechtsextreme Ausreißer selbst dem Chefideologen der Identitären aus Österreich, Martin Sellner, zu weit. Er schlägt in seinem Telegram-Kanal vor, die AfD solle einen eigenen Geheimdienst unterhalten, um die junge Alternative zu kontrollieren. Darüber berichtete T-Online am 26. Februar 2024. Ein erschreckender Fall war zum Beispiel Daniel Halemba. Der Burschenschafter hatte sich mit zwielichtigen Methoden einen erfolgreichen Listenplatz gesichert und war nach der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober 2023 ins Parlament eingezogen. Die AfD hat ihn nun aus der Fraktion geworfen, da die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Volksverhetzung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hatte bei einer Razzia im Verbindungshaus der Teutonia Prag in Würzburg ein Gästebuch beschlagnahmt, wo sich der Eintrag Sieg Heil neben Halembas Namen befand. In seinem Zimmer wurde die Kopie eines Befehls des SS-Chefs Heinrich Himmler gefunden, in dem Himmler die SS-Männer aufforderte, vor dem Krieg Kinder zu zeugen, über die Grenzen bürgerlicher Gesetze und Gewohnheiten hinaus. Auf dem Befehl fanden sich die Siegesrunen der SS. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftbefehl aus und verhaftete den AfD-Jungpolitiker, wie die ARD am 30. Oktober 2023 berichtete. Verdeckte rechte Netzwerke aus der alten Bundesrepublik, ein Verleger, ein ehemaliger Geschichtslehrer, der EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah, die Ideologen der identitären Bewegung sowie karrierebewusste Burschenschafter mit streng gescheitelten Haaren führten die AfD 11 Jahre nach der Gründung zu einer Radikalisierung, gegen die selbst die Leitartikel Dieter Steins, des Gründers der Jungen Freiheit, moderat wirken.